Land. Und leichter wird Asche als Staub und Sand. Und die Nessel wächst hoch an geborstener Wand. Aber hör die Distel am Ackerrand. Es war ein Land, wo bliebst du Zeit? Da wuchte der Roggen wie See so weit. Es war ein Land, wir liebten dies Land, aber grauen Sand drüber wie dünnen Sand. Sie erstarrten im Schnee, sie verglühten im Brand, sie verdarben elend in Feindes Hand. Sie liegen auf der Ostseegrund, Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Entlang, dort wo die Wellen schlagen, als ihr Karren stand. Unter Dünen begraben die Zeugen des Lands. Die Wurzeln morsch, der Spross verbannt. Es war ein Land, wir liebten dies Land. Vom Orden zum Prussen, zum Kaiser ein Band. Nur die Asche so tief und der Schutt und Sand. Zeug vom Ort, an dem die Wiege des Vaters stand. In den Wäldern der Schuss